die Protokolle 1.7, mag nun ein Staat sich unter der Wirkung seiner eigenen Erschütterungen erschöpfen oder mögen ihn seine inneren Zwistigkeiten äußeren Feinden ausliefern, jedenfalls kann er als unrettbar verloren angesehen werden. Er ist in unserer Gewalt, die Herrschaft des Kapitals, das ganz in unseren Händen ist, erscheint ihm dann wie ein Rettungsanker, an der er sich wohl oder übel anklammern muss, will er nicht versinken.